Ihr hört Framatz musikalisches Fundbüro. Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Folge 103 mit Earl Hooker, Compay Segundo, Chuck Wayne, Gato Barbieri, O.V. Wright, James Carr, Sonny Boy Williamson II, Artistic Heritage Ensemble, Eric Johnson, Atahualpa Yupanqui, Lou Mecca, Lonesome Sundown und Oscar Pettiford, Lucky Thompson und Skeeter Best. Mr. Man, ein Stück von einem Trio unterschiedlich bekannter Jazzmusiker, eröffnete das Fundbüro. Oscar Pettiford am Bass, der bekannteste von den dreien, war eine Basslegende, die übrigens auch das Cello einsetzte. Skeeter Best an der Gitarre war nur ein Sideman, nur in Anführungsstriche, der so gut wie nichts unter eigenem Namen aufgenommen hatte und veröffentlichte. Lucky Thompson war nicht so lucky. Er hatte zwar auch als Lieder Aufnahmen gemacht, sein späterer Lebensweg war weniger glücklich. Ende der 70er Jahre kamen die ersten Anzeichen der Alzheimer-Krankheit und er starb 2005 verarmt in Seattle, Washington. Earl Hooker hatte einen sehr bekannten Cousin, nämlich John Lee Hooker, aber sonst waren die beiden so ziemlich das Gegenteil voneinander. Während John Lee Hooker ein sehr guter Sänger war und begrenzte Fähigkeiten auf der Gitarre hatte, war es bei Earl Hooker genau umgekehrt. 1969 ging er mit dem American Folk Blues Festival auf Tour. Im Jahr darauf starb er schon, geschwächt durch eine langjährige Tuberkuloseerkrankung. Wir hören Guitar Rumba. Kommt ja ursprünglich auch aus Kuba. Da liegt es nahe, mal einen kubanischen Künstler zu präsentieren, Compay Segundo mit Sentimiento Guajiro. Die Aufnahme stammt aus den 50er Jahren. Compay Segundo ist eigentlich erst in den 90er Jahren wiederentdeckt worden und so richtig bekannt wurde er erst durch den Buena Vista Social Club. Es folgt der Gitarrist Chuck Wayne, ebenfalls mit einer Aufnahme aus den 50er Jahren, der ersten Hälfte der 50er Jahre. passend zum Thema Sidewalks of Cuba. Triste destino del guajiro que está en el medio del monte, con su tren y con su huilo cantando con su sinsonte. Trabaja todo el año con su carreta y su yunte buey, y cuando carga el caballo y viene a la capital, le quieren pagar un real. Y el guajiro adolorido se marcha pa' su caney. Destino del guajiro que está en el medio del monte, con su tre y con su guiro cantando con su sinsonte. Trabaja todo el año con su carreta y su yunte buey, y cuando carga el caballo y viene a la capital, le quieren pagar un real. Y el guajiro adolorido se marcha pa' su caney. Triste se va el guajiro, se va el guajiro para su caney. Triste, se va el guajiro, se va el guajiro para su caney. Llorando por el camino, se va el guajiro para su caney. Triste, se va el guajiro, se va el guajiro para su caney. Con su tre y su gallo giro, se va el guajiro para su caney. Triste, se va el guajiro, se va el guajiro para su caney. Con su buey y su carreta, se va el guajiro para su caney. Viste, se va el guajiro, se va el guajiro para su caney. Se va el guajiro para su caney. Llorando por el camino, se va el guajiro para su caney. Triste, se va el guajiro, se va el guajiro para su caney. Thank you. Meisten ist der Tenorsaxophonist aus Argentinien, Gato Barbieri, wahrscheinlich durch die Titelmusik des letzten Tangos von Paris bekannt. In den 50er Jahren spielte Barbieri mit dem Pianisten Lalo Schifrin zusammen, der ja auch sehr viel Filmmusik komponiert und aufgenommen hatte. Später in den 60er Jahren beeinflussten Tenorsaxophonisten wie John Coltrane, aber auch dessen Nachfolger wie zum Beispiel Albert Ehler zunehmend die Musik von Barbieri. Wir hören ein Stück aus dem Jahre 1973, Bolivia. Thank you. Musikfreunde, die sich für Soulmusik der 60er Jahre begeistern können, denken oft, es gab nur wenige Schallplattenfirmen, die tolle Musik in der Zeit herausbrachten. Es wird immer das Stax-Label genannt, das Motown-Label und wenn die Leute sich etwas besser auskennen, vielleicht noch das Chess-Label und das VG-Label aus Chicago, aber es gab auch andere Label, Ovi Wright und James Carr, die wir gleich hören werden. Ovi Wright mit Drowning on Dry Land und James Carr mit Pouring Water on a Drowning Man waren bei keinem der erwähnten Plattenfirmen und haben trotzdem sehr gute Musik gemacht. Als dritten Titel hören wir Sonny Boy Williamson, Bring It On Home. Eine Nummer, die auch Led Zeppelin mal gecovert hat und die aber auf dem Chess-Label in den 60er Jahren erschien. Thank you. Holland, all aboard. Take my seat right way back and watch this train move down the track. Noch ein kleiner Nachtrag zu diesen drei Titeln. Offensichtlich hat sich Sonny Boy Williamson der Zweite stark von Jimmy Reed bei diesem Titel beeinflussen lassen. Zur Vervollständigung der Labels wollte ich noch sagen, Atlantic Records ist natürlich auch ein sehr bekanntes Label, das immer wieder genannt wird, aber James Carr hat für Goldwax Records aufgenommen, das ein nicht so bekanntes Label, und Ovi Wright für Backbeat, auch nicht so bekannt. High Records ist da schon etwas bekannter. Da hat ja auch unter anderem Al Green seine Hits aufgenommen. Der Trompeter und Multiinstrumentalist Philip Coren nahm mit seinem Artistic Heritage Ensemble 1968 den Titel The Minstrel auf, und zwar auf einem völlig kleinen, unbekannten Label. Natürlich war das kein kommerzieller Erfolg, aber sehr gute Musik. Die Band stellte er zusammen aus späteren Earth, Wind and Fire Musikern, aus Musikern, die später oder vorher bei Sun Ra gespielt haben. Und Pete Cozy war an der Gitarre, der mal in den 70er Jahren zwei Platten mit Miles Davis aufnahm und vorher bei Chess Rockplatten mit Howling Wolf und Muddy Waters aufnahm. Als Kontrast zum Artistic Heritage Ensemble hören wir im Anschluss Eric Johnson mit einer Instrumentalversion des Simon & Garfunkel Hits Mrs. Robinson aus dem Film Die Reifeprüfung. Die Aufnahme stammt aus dem Jahre 2016. Right away. Got to get myself away from hell. Thank you. Cumbres Siempre Lejos wurde 80 Jahre nach der eben gehörten Aufnahme eingespielt von Atahualpa Yupanqui 1936, einer seiner früheren Titel. Eine freie Übersetzung könnte sein: Es ist immer weit zum Gipfel. Künstlerisch den Gipfel zu erreichen, ist schon schwer genug. Wenn man ihn dann erreicht hat, noch davon leben zu können, ist für die meisten Jazzmusiker nahezu unmöglich gewesen. Ich weiß nicht, wie das im Falle des Gitarristen Lou Mecca war. 1955 nahm er jedenfalls Stan's Invention auf. Ob die erfolgreich war, wage ich zu bezweifeln. Denn 1967 wechselte er von der Jazzgitarre in die Chiropraxis und arbeitete die nächsten 25 Jahre in diesem Beruf, um dann später wieder sich der Musik zuzuwenden. Immerhin veröffentlichte er unter eigenen Namen auf dem Blue Note Label, als dieses noch eine Qualitätsmarke war. Thank you. Cornelius Green oder Lonesome Sundown, wie sein Künstlername war, veröffentlichte seit den 50er Jahren auf Excello Records, hatte ein klein wenig Erfolg, lokalen Erfolg. Ab Mitte der 60er Jahre wechselte der Musikgeschmack mit Ankunft der Beatles und von Soul. Da verkaufte er nichts mehr. Seine Frau war sauer, dass er kein Geld mehr nach Hause brachte. Und so kehrte er, ebenso wie Lou Mecca, dem Musikbusiness den Rücken. 1977 wurde er dann nochmal aktiviert, spielte 2 Jahre lang Konzerte, nahm 1977 eine Platte auf, die noch weniger verkauft wurde. Da hatte dann Lonesome Sundown die Nase voll und spielte nur noch für sich selbst und seine Freunde. Das war's mit seiner Karriere, das war's auch mit dem heutigen musikalischen Fundbüro. Ich, Frank Matthias, bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wünsche alles Gute. Wir hören zum Abschluss Lonesome Sundown, My Home Ain't Here. If anybody asks you who that sang that song, if anybody asks you who that sang that song, just tell them Mr. Sundown and he. If I ask you for a favor, baby, please.